Wenn Blüten stille träumen, in sanften Mondenschein, kann ich nicht länger säumen, ich wetz das Messerlein. Im Lenze muß ich reisen, wohl jede Nacht aufs Neu. Manch Lieb lauscht meinen Weisen, noch jede blieb mir treu. Des Tages Sorgen schwinden, von Nachtigallen schallt. Beglückt schneid ich in Rinden und in den zarten Hals. Durch sternbeglänzte Auen zum steilen Fels hinan, von drunten Äuglein schauen, mich endlich selig an. Wird sich Aurora heben, summt goldengrün es just, so pflanzt der Frühling Leben in jede müde Brust.